بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله أسس ألا باما أسس فان هاتسيجن الله زيجن هايلز أن قفيت محمد und auf all denjenigen, die in seine Fußstapfen treten bis an einem Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Das folgende Kapitel handelt um die Waren und das Zakat-Zahlen für die Ware des Händlers. Der Beleg für die Pflicht des Zakat in Bezug auf die Ware eines Händlers ist die Aussage Allahs subhanahu wa ta'ala, wo er sagte in Surat al-Tawbah, Surah 9, Vers 103, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Nimm von ihrem Besitz ein Almosen, mit dem du sie rein machst und läuterst. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Ma'arij im Vers 24 bzw. 25, das ist Surah 70, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Und die ein festgesetztes Recht an ihrem Besitz zugestehen, dem Bettler und dem Unbemittelten. Und es besteht kein Zweifel, dass die meisten Vermögen in Form von Ware vorhanden sind bei den Menschen. Und deswegen, und diese Verse, die wir erwähnt haben, sind allgemein betrachtete Verse in Bezug auf das Vermögen eines Muslims. Und wenn das meiste Vermögen eines Muslims im Allgemeinen Ware ist, dann ist auch das als erstes mit diesem Vers gemeint und alles damit ist gemeint, was die Fuqaha erwähnt haben. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala in der Surat al-Baqarah auf der Seite 45 im Vers 267, er sagte: Ya ayyuhal ladhina amanu, o die ihr glaubt, anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Gebt aus von den guten Dingen aus eurem Erworbenen. Gebt aus von den guten Dingen aus eurem Erworbenen. Und Mujahid, rahimahullah, er sagte, damit ist gemeint, Urud al-Tijara. Das heißt, die Ware ist damit gemeint. Und Abu Dawud, rahimahullah, hat ein Hadith überliefert über Samurah, wo es heißt, kana an-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya'muruna an nukhrija az-zakata mimma nu'idduhu lil-bay'. Das heißt, der Gesandte, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat uns angeordnet, dass wir Zakat zahlen für das, was wir zum Verkauf ausgestellt haben, also die Ware. Doch dieser Hadith ist schwach. Und es gibt aber mehr als einen Gelehrten, der gesagt hat, dass darüber Übereinkunft herrscht unter den Gelehrten, dass man für die Ware Zakat zahlen muss. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, er sagte, die vier Imame, er meint damit Abu Hanifa, dann Malik, Shafi'i und Ahmed, die vier Imame und die meisten der anderen Imame, illa man shadda, außer wenigen, die gegen den Strom geschwommen sind, sind sich darüber einig, dass es Pflicht ist, Zakat zu bezahlen in Bezug auf die Ware. Egal, ob der Händler sesshaft ist oder Reisender ist oder etwas anderes. Und die Voraussetzung dafür, dass man Zakat bezahlen muss bezüglich der Ware. Erste Voraussetzung ist, dass man es, manche Fuqaha sagen, die erste Voraussetzung ist, dass man diese Ware dadurch besitzt, indem man sie selbst erworben hat. Dass man die Ware dadurch besitzt, indem man sie selbst erworben hat. Indem man zum Beispiel etwas verkauft hat, dadurch etwas bekommen hat. Naam. Und es selbst oder etwas selbst gekauft hat, also wie zum Beispiel Autos, Kleidung oder Tiere. Allerdings sagen sie, was man nicht selbst erworben hat, sondern zum Beispiel geschenkt bekommen hat, dafür bräuchte man kein Zakat zahlen, selbst wenn man damit handeln wollte. Wie dem auch sei, die richtigere Ansicht ist, dass man für alles, was man für den Handel bereitgestellt hat, das heißt bereitgestellt hat, um damit zu handeln, muss man seine Zakat dafür bezahlen. Egal, ob man es selbst erworben hat, oder ob man es bekommen hat, wie zum Beispiel durch Erbschaft. Und was der Maßstab ist, der entscheidende Maßstab ist hierbei die Absicht, An-Niyyah. Sobald man damit vorhat, mit der Ware, die man besitzt, damit Handel zu treiben, dann muss man dafür Zakat bezahlen. Wenn man allerdings zum Beispiel etwas erbt und es verkaufen will, aber nicht damit Gewinn machen will, sondern man hat das geerbt, man will es loswerden und man verkauft es einfach zu dem normalen Preis, sobald man einen Verkäufer findet, dann bei dieser Absicht braucht man auch keinen Zakat bezahlen, weil man nicht vorhatte, damit Gewinn zu machen, sondern die Absicht war es, einfach nur diese Sache loszuwerden, die man aber bekommen hat, durch Erbschaft zum Beispiel. Die zweite Voraussetzung ist, wie ich schon angedeutet habe, dass man die Ware besitzt mit der Niyyah, damit Tijara zu machen, also Handel zu treiben. Denn die Taten sind gemäß der Absichten. Denn die Taten sind gemäß der Absichten, oder die Taten werden alle mit Absichten begangen oder verrichtet und die Taten hängen ab von den Absichten. Und der Handel ist eine Tat. Der Handel ist eine Tat und insofern spielt da auch die Absicht eine Rolle, wie bei allen anderen Taten. Die dritte Voraussetzung dafür, dass man Zakat bezahlen muss für die Handel, für die Ware, die der Händler besitzt, ist, dass man, dass der Wert der Ware den Nisabe erreicht von Gold oder Silber. Nisabe, haben wir gesagt, ist die Mindestanzahl an Gramm Gold oder an Gramm Silber. Und das muss es erreichen, entweder von Gold oder von Silber, und dann wird die Zakat dazu Pflicht. Und die vierte Voraussetzung ist, wie wir auch schon kennengelernt haben, ist, dass auch tatsächlich ein gesamtes Mondjahr verstreicht, während man im Besitze dieser Ware ist und während diese Ware auch den Nisab die ganze Zeit überschritten hatte. Der Grund dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: La zakata fi malin hatta yahula alayhi al-hawl. Das heißt, es gibt keinen Zakat in Bezug auf irgendein Vermögen, solange nicht ein Jahr verstrichen ist. Aber, zum Beispiel, wenn man 5000 Euro besitzt, seit zum Beispiel 5 Monaten, seit 5 Monaten besitzt man 5000 Euro. Und dann kauft man davon Kleider. Als Händler, ja. Nicht damit man sich anzieht, sondern damit zu handeln. Dann hat dieses Mondjahr schon vor 5 Monaten angefangen. Und nicht erst, nachdem man die Kleider gekauft hat. Denn wir haben gesagt, dass das abgeleitete Vermögen, wenn man das so ausdrücken kann, auf Deutsch, in Bezug auf wann das Jahr beginnt, gleichzusetzen ist mit dem Vermögen, woraus sich das Abgeleitete ergeben hat. Also ich habe Geld, 5000 Euro, und das hat vor 5 Monaten angefangen, der Haul, das Mondjahr. Und sobald ich von dir nicht von diesem Geld, was ich hatte, von diesem Geld selbst Ware kaufe, dann wird sie hinzugefügt zu dem ursprünglichen gesamten Geld. Wird sie hinzugefügt zu dem ursprünglichen Geld. Also, wenn ich 5000 Euro hatte, kaufe davon 2000 Euro Kleider, um damit zu handeln, dann habe ich immer noch insgesamt die 2000 Euro wert von den Kleidern, füge ich hinzu plus die 3000, die ich noch bar habe, und dann schaue ich, ob sie den Nisab überschreitet. Und wenn sie den Nisab überschreitet, nach einem Jahr muss ich von dem gesamten Wert Zakat zahlen, also von den 5000 insgesamt. Dies haben wir gesagt, das gleiche wie bei den Vierfüßlern unter dem Vieh. Wenn das eben zum ursprünglichen Geld dazu gehört, wie ich gerade eben deutlich erläutert habe, inshallah. Dann, anderes Beispiel. Wenn ich zum Beispiel 10.000 Euro in ein Business investiere und nach 6 Monaten von einem Teil von diesem Vermögen, ein Teil von diesen, wo ich diese 10.000 investiert habe, oder einfach von den 10.000 davon Tiere kaufe. Aber allerdings Tiere, von denen man Zakat bezahlen muss. Zum Beispiel Kamele oder Schafe oder Kühe. Wenn ich also zum Beispiel von diesen 10.000 dann Kühe kaufe, dann gilt der Zakat nicht insgesamt für mein ursprüngliches Geld, plus die Kühe, die ich gekauft habe. Nein, der Zakat gilt nur für das Geld getrennt und für diese Kühe getrennt. Also zum Beispiel, nehmen wir, ich habe 10.000 Euro und kaufe davon so viele Kühe, dass man kein Zakat bezahlen muss von den Kühen selbst. Ich kaufe zwei Kühe. Aber ich habe insgesamt 4.000 Euro. Jetzt, wenn ein Jahr verstrichen ist, interessiert es mich gar nicht, sondern das Jahr vom Geld beginnt da, wo es begonnen hat. Also sobald ich das Geld besessen habe und hat den Nisab überschritten, beginnt das Jahr für das Geld. Aber das Jahr für die Kuh beginnt in dem Moment, wo ich die Kühe besitze und den Nisab überschritten habe. Vorher nicht. Ich füge also nicht, ich sage nicht irgendwie, die Kühe haben einen Wert von meinetwegen 3.000 Euro, die ich gekauft habe, füge sie hinzu zu meinem Gesamtbesitz und zahle davon den Zakat. Nein, weil der Zakat von den vier Füßen zu den vier, die wir erwähnt haben, wird separat behandelt. Wird separat behandelt. Ja, also mit anderen Worten, man legt nicht die beiden Gelder zusammen. Man legt nicht die beiden Gelder zusammen. Und was macht man? Wie geht man also Zakat her? Man schaut den Wert der Ware an, den man besitzt. Und dann schaut man, ob es was besser ist für die armen Menschen in Bezug auf das Gold oder auf das Silber. Es könnte ja sein, dass der Nisab erreicht wird in Bezug auf das Silber und nicht auf das Gold oder umgekehrt. Und dann gibt man einfach Zakat her von was besser ist für die armen Menschen. In dem Wert, was besser ist für die armen Menschen. Natürlich erst, wenn es den Nisab erreicht hat. Und wie viel gibt man her? Einfach wie beim Gold und Silber. Man gibt das Viertel eines Zehntels her. So also 2,5%. Na. Und was entscheidend ist, ist nicht der Wert der Ware, als ich sie gekauft habe, sondern entscheidend ist der Wert der Ware an dem Tag, wo Zakatpflicht wird. Und da ist der Verkaufswert entscheidend, nicht der Einkaufswert. Also, es könnte ja sein, dass am Tag, an dem ich meinen Zakat zahlen muss für die Häuser, mit denen ich handle, ich verkaufe und kaufe Häuser, dass sie, wenn ich sie einkaufen würde, würden sie meinetwegen dieses Haus 1 Million Euro kosten. Aber wenn ich es verkaufen würde, dann würde ich meinetwegen nur 900.000 bekommen. Dann sind die 900.000 interessant und nicht die 1 Million. Also der Verkaufspreis, der Verkaufswert am Tage des Zakat ist das, was entscheidend ist. Und das ist auch gerecht in Bezug auf den Händler und in Bezug auf diejenigen, die Zakat bekommen. Genau. Unter den Ulama gibt es zwei verschiedene Ansichten in Bezug auf Zakat wegen der Ware. Und zwar, wenn man zum Beispiel kein Bargeld hat, muss man Bargeld hergeben oder darf man auch grundsätzlich von der Ware Zakat bezahlen? Okay? Und da gibt es zwei Ansichten darunter. Und wie heißt es, angenehmere für die armen Menschen ist selbstverständlich, dass man Geld hergibt und nicht Ware. Denn vielleicht der arme Mensch braucht diese Ware überhaupt gar nicht. Deswegen ist es sinnvoller, dass man Geld hergibt. Allerdings hat man kein Bargeld, soll man dann etwa warten, bis man etwas davon verkauft? Oder soll man dann einfach von der Ware Geld hergeben am Zakat-Zahltag? Man gibt dann einfach Zakat von der Ware her am Zakat-Zahltag, denn da ist es Pflicht. Ein Beispiel, um die Sachen zu verdeutlichen. Jemand hat 100.000 Euro, die er in Autos investiert. Er verkauft und kauft. Wenn nach einem Jahr das Bargeld, was er davon hat, plus den Wert der Ware, den Nisab überschreitet oder übersteigt, dann muss er davon Zakat bezahlen. Aber welcher Wert ist entscheidend, haben wir gesagt? Wir haben gesagt, der Wert der Autos nicht an dem Tag, an dem es gekauft wurde, und auch nicht der Einkaufswert am Tag des Zakat, sondern für der Verkaufswert am Tage für den Zakat. Na, das heißt, man weiß, man hätte das Auto für so und so viel Euro verkauft, dann muss man auch für diesen Preis Zakat bezahlen. Wenn man also den Preis hoch macht, muss man auch mehr Zakat bezahlen. Macht man ihn niedriger, zahlt man weniger Zakat. Wenn man die Autos dann für 150.000 Euro verkauft, aber weiß, dass es zum Beispiel nur 100.000 wert sind auf dem Markt, was ist dann der Fall? Man verlangt also viel mehr als das, was auf dem Markt ist. Dann ist es, dann reicht es aus, wenn man von den 120.000 Euro Zakat bezahlt. Dann reicht es aus, wenn man von den 120.000 Euro Zakat bezahlt, aber wer sicher gehen will, zahlt dann von den 150.000 Euro, weil das ist der Preis, für den er es eigentlich verkaufen wollte. Liebe Geschwister, der Muslim, wenn es um Zakat geht, sollte sehr genau sein. Genau sein in dem Sinne, nicht, dass er nicht zu viel weggibt, sondern genau sein, dass er nichts übersieht von dem, was er besitzt, sodass er von allem, was er besitzt, oder besser gesagt von allem, was er Zakat zahlen muss, besonders wenn es um die Ware geht, genauestens abrechnet mit sich selbst, als wäre man selbst ein geiziger Kompagnon. Denn wenn man mit jemandem zusammenarbeitet und der andere ist geizig, dann achtet man sehr genau darauf, was diese andere Person macht. Und genau sollte man auch mit sich selbst umgehen. Und man rechnet aus insgesamt, was man besitzt, und ist gerecht dabei. Und ist gerecht dabei, denn wer sich betrügt, betrügt sich nur selbst. Und wenn jemand zum Beispiel eine Autowerkstatt hat, dann überprüft er alle seine Ware. Die Reifen, Garnituren, falls er welche hat, Öl, falls er es verkauft, und so weiter und so fort. Alles, womit er Handel treibt. Und diejenigen, die Grundstücke besitzen, sollen ihre Grundstücke schätzen lassen. Oder wenn sie es selbst können, schätzen. Oder die Gebäude, die man besitzt, mit denen man Handel treiben möchte. Für all dies muss man Zakat bezahlen. Was allerdings die Gebäude angeht, und die Häuser angeht, und die Autos angeht, die man vermieten möchte, so muss man dafür kein Zakat bezahlen. Sondern Zakat muss man in diesen Fällen nur Zakat bezahlen für das Geld, was diese Gebäude einspielen. Der Taxifahrer muss also nicht für sein Geld, für sein Auto Zakat bezahlen, sondern er muss für das Geld, was er erwirbt, Zakat bezahlen, wenn es den Nisab überschreitet und ein Jahr verstrichen ist. Und wenn ich ein Haus besitze und die Wohnungen darin vermiete, dann muss ich keinen Zakat bezahlen für das Haus selbst, weil ich treibe nicht Handel mit dem Haus, also ich verkaufe und kaufe keine Häuser, sondern ich vermiete die Wohnungen darin und ich zahle Zakat für die Miete, die ich bekomme. Ja. Und die Häuser, in denen man wohnen möchte, und die Autos, die man verwendet, für all diese Sachen braucht man keinen Zakat bezahlen. Und auch nicht für die Möbel des Hauses. Oder die Möbel in den Geschäften. Oder die Maschinen des Händlers. Nicht mit denen er handelt, sondern die er verwendet. Zum Beispiel der, jemand, der eine Weberei hat oder so etwas. Ja? Und der braucht seine Gerätschaften nicht dafür Zakat zu bezahlen, sondern nur für sein Einkommen. Und genauso das Metermaß, was man besitzt. Oder irgendwelche Geräte, um abzuwiegen. All diese Sachen braucht man keinen Zakat bezahlen, es sei denn, man handelt mit den Sachen selbst. Und ebenso die Behälter von einer Parfümerie, wo er sein Parfüm aufbewahrt und so weiter und so fort. Liebe Geschwister, des Weiteren sollte man, wenn man Zakat bezahlt, den Zakat nicht mit Widerwillen bezahlen. Den Zakat sollte man bezahlen, während man damit zufrieden ist. Während man damit zufrieden ist. Und das ist eine wichtige Sache. Und wehe demjenigen, der Zakat bezahlt, mit Widerwillen. Und der in Wirklichkeit Allah subhanahu wa ta'ala dieses Geld nicht geben möchte. Oder besser gesagt, den armen Menschen nicht geben möchte. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran In Surat al-Tawbah hat er gesagt: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Vers 98 in Surat al-Tawbah, Surah Nummer 9: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ. Unter den Wüstenarabern gibt es auch manche, die das, was sie als Spende ausgeben, als erzwungene Zahlung ansehen und für euch die Schicksalswendungen abwarten. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Gegen sie wird die böse Schicksalswendung sein. Allah ist allhörend und allwissend. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala: وَمِنَ الْأَعْرَابِ. Und unter den Wüstenarabern gibt es auch manche: مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Die an Allah und den jüngsten Tag glauben. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. Die an Allah und den jüngsten Tag glauben, an das, was sie als Spende ausgeben, als Mittel der Annäherung zu Allah ansehen. Und als Mittel der Annäherung zu Allah ansehen. Und auch die Gebete des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ. Allah sagt dann: Es ist sicherlich für sie ein Mittel der Annäherung zu Allah subhanahu wa ta'ala. سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ. Allah wird sie in seine Barmherzigkeit eingehen lassen. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Und das ist ein gewaltiger Unterschied zwischen dem einen, der Zakat hergibt und spendet für Allah subhanahu wa ta'ala. Er weiß, es ist seine Pflicht, es ist Natur, das trotzdem aus Zufriedenheit heraus. Und die andere Person, die es aus wilder Willen tut und eigentlich den Zakat gar nicht hergeben möchte. Die eine wird von Allah subhanahu wa ta'ala angedroht, dass die eine böse Schicksalswendung gegen sie geben wird. Und den anderen, alhamdulillah, wird die frohe Botschaft verkündet, dass sie dadurch Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen und Allah subhanahu wa ta'ala sie in seine Barmherzigkeit eingehen lassen wird. Und das sind zwei ganz verschiedene Arten von Menschen. Wodurch unterscheiden sie sich? Nicht durch den Zakat, den sie geben, sondern nur durch die Absicht, die sie im Herzen tragen. Die einen haben ihr Vermögen verloren, die anderen haben es gewonnen, denn sie halten es von Allah subhanahu wa ta'ala im Jenseits nochmal zurück und mein Vielfaches noch mehr. Naam. So sollte man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und sich bewusst machen, dass wenn man Allah subhanahu wa ta'ala einen Kredit gibt, dann gibt er einem dieses Kredit mehrfach zurück. Er gibt einen, das ist die einzige Form von Zinsen, die erlaubt sind. Also man gibt Allah subhanahu wa ta'ala einen Kredit und bekommt es mehrfach zurück, subhanahu wa ta'ala. Und man macht das ja genau mit der Absicht. Aber es gibt noch einen Fall, den ich erwähnen möchte, im Abschluss dieses Kapitels. Und zwar, man hat einen Handel und nach einem Jahr einen Wert von 10.000 Euro und 100.000 Euro und 30.000 Euro Schulden. Man hat 100.000 Euro im Besitz, Bargeld, aber man hat eigentlich 30.000 Euro Schulden. Die erste Ansicht unter den Fuqaha ist, dass man nur Zakat zahlen muss für 70.000, weil die 30.000 einem nicht gehören. Die zweite Ansicht ist, dass man Zakat von allem zahlt, von den 100.000. Und diese Ansicht ist die stärkere Ansicht. Denn wenn man im Besitz von Ware ist, könnte man ja eigentlich die Schulden begleichen. Und wenn 70.000 nur Pflicht wären, dann könnte jeder Schulden machen, wie er will, ohne Zakat bezahlen zu müssen. Muss also Zakat von allem zahlen. Und deswegen, wie im Hadith von Uthman haben wir erwähnt, wo er gesagt hat, als Ramadan eingetroffen ist: Dies ist euer Monat, in dem ihr Zakat bezahlt. Begleicht also eure Schulden und zahlt dann Zakat von dem Rest, was übrig geblieben ist. Also deswegen, man hat die Wahl. Auch wenn man die Schulden nicht sofort begleichen muss, weil der Geldgeber eben das nicht darauf beharrt. Trotzdem, entweder bezahlt man seine Schulden und dann Zakat von dem Rest, oder man bezahlt Zakat von dem gesamten Geld. Und die Mehrheit der Ulama sagt, und das ist auch die richtigere Ansicht, man muss Zakat in Bargeldform geben, also besser gesagt in Form von Gold und Silber oder in Bargeld, wenn es sich um die Ware handelt. Wenn es sich um die Ware handelt, wie ich gesagt habe, weil ein armer Mensch vielleicht die Ware gar nicht gebrauchen kann und mit dem Bargeld kann er sich dann das kaufen, was er braucht. Und das ist das, womit der arme Mensch auch zufrieden ist. Und der Zakat und die Sadaqa sind ja unter anderem die Weisheit, die dahinter steckt, dass sie gesetzlich gemacht worden sind, ist unter anderem natürlich, dass man seinen Besitz reinigt, aber auch, dass der arme Mensch und der Bedürftige getröstet wird. Und das ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima kathira.